X drei Tage meine Mix mit Patikotisch und ich drei Tage meine After Hour volle Hour drei Tage meine drei Tage meine jetzt wirst du langsam schwach volle Kanne eine Kurs drei Tage meine Panik und drei Tage meine Instabilität drei Tage meine Kurs in der Rakete drei Tage meine Komm mal klar, drei Tage Frage. Du warst gestern noch schon da. Drei Tage Frage. Spiel klein an der Matte ist drei Tage Frage. Du und deine Freundin Frage. Drei Tage Frage. Auf geht's, drei Tage Frage. Nächste Worte kommt bestimmt drei Tage Frage. After Hour, volle Hour, drei Tage Frage. Drei Tage Frage. Jetzt wirst du langsam schwach. Need no sleep, 3 days a week, yeah, 3 days a week. Don't need no sleep, don't need no sleep, 3 days a week, yeah, 3 days a week. Don't need no sleep. To all the chicks on a trip, we got the kicks. Scooter in the house, we got the remix. Auf geht's, 3 Tage, meine Mix, bin ich, komm, ich bin